Eimern vor der Tür. Bitte schön, eine Fanta? Eins für dich. Danke. Eine Kaffeesonne und ein Cappuccino, bitte. Ja, zum Mitnehmen den Cappuccino. Ja. Okay. 2,20 Euro.